Der Sender, der die deutschen Katholiken im Kampf gegen den Antichristen Hitler bestärken wollte, hatte nur eine geringe Resonanz. Ähnliches gilt für weitere Erfindungen Delmers. So versuchte er gut 3 Monate lang zwischen Januar und April 1942 leichtgläubige Deutsche mit dem Sender Astrologie und Okkultismus davon zu überzeugen, dass der Untergang des Deutschen Reiches unmittelbar bevorstehe. Und den NS-Führern wurden verheerende Horoskope gestellt. Mit dem Arbeitersender wollte Delmer zwischen Juli 1942 und März 1943 einen Ersatz für den unterdessen eingestellten Sender der Europäischen Revolution schaffen. Der Sender der Europäischen Revolution war von deutschen Emigranten betrieben worden, die der Sozialdemokratie nahestanden. Er hatte aber kaum Hörer in Deutschland gewonnen. Nicht anders erging es Delmers Arbeitersender. Nach dem Vorbild von Gustav Siegfried I, aber mit einer präziser umrissenen Zielgruppe, rief Delmer am 11. Dezember 1943 den Sender der SS-Kampfgruppe York ins Leben, der eine oppositionelle Gruppe innerhalb der Waffen-SS vortäuschen sollte. Dafür hatte sich Delmer nicht gescheut, mit Hans-Walter Zech-Nentwich, einen ehemaligen SS-Offizier, zu verpflichten, der aus Rücksicht auf die jüdischen Mitarbeiter streng getrennt von der übrigen Redaktion untergebracht war. Zech-Nentwich behauptete, eine Widerstandsgruppe innerhalb der SS gegründet zu haben. Deshalb sei er aus Deutschland geflohen. Delmer scheint ihn aus diesem Grund ausgewählt zu haben. Zech-Nentwich war eine umstrittene Besetzung. Zu Recht, wie sich nach dem Krieg herausstellte. 1964 wurde er wegen Kriegsverbrechen in der Sowjetunion zu 4 Jahren Zuchthaus verurteilt. Neben ihm holte Delmer kriegsgefangene deutsche Soldaten in die Redaktion. Bereits in der ersten Sendung gab die SS-Kampfgruppe York ihr Programm bekannt. Erstens. Wir sind Soldaten der Waffen-SS und der Wehrmacht. Angehörige aller Dienstgrade, deren Kameradschaft aus der Kampfgemeinschaft an der Front und dem unabänderlichen Entschluss, Deutschland zu retten, erwächst. Zweitens. Wir haben uns zusammengeschlossen zur SS-Kampfgemeinschaft York, um der Gefahr des unabwendbaren Chaos entgegenzutreten, die unserem Volk als Folge des verantwortungslosen Handelns der politischen Machthaber droht, und um die Ehre unserer Waffen wiederherzustellen durch rücksichtslose Ausmerzung der Elemente, die durch ihre groben Verstöße gegen Manneszucht und Ansehen der kämpfenden Truppe Namen der Waffen-SS und der Wehrmacht beschmutzen. Drittens. Wir kämpfen für einen Abschluss des Krieges, der die Zukunft des deutschen Volkes gewährleistet und nicht nur die Zukunft seiner politischen Machthaber, die sich durch die Opfer der kämpfenden Front und der Heimat gewissenlos bereichert haben. Wir erwarten von unseren Truppenführern, in geschlossener Ordnung in die Heimat zurückgeführt zu werden, solange wir noch die Kraft haben, in einem verhungerten und ausgebluteten Deutschland Ordnung zu schaffen, unter einer Regierung, die uns in die Gemeinschaft der Völker zurückführt. Viertens. Wir wollen nicht, dass an deutschen Frauen und Kindern Vergeltung geübt wird für das, was eine kleine Gruppe hemmungsloser Schänder des deutschen Namens an wehrlosen Bevölkerungsteilen in den besetzten Gebieten begeht. Unsere Toten von den Schlachtfeldern und in der schwer geprüften Heimat mahnen euch, Soldaten, dass wir zusammenstehen und dass wir handeln.